Montag, 22. Februar 2021. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. So etwa 700 Personen versammeln sich hier unter einem leichten Dauerregen am Triumphbogen, um gegen die Verhaftungen, die Polizeigewalt, die Beschränkung der Meinungsfreiheit und die Wirtschaftskrise zu protestieren. Nach circa, sagen wir mal, 40 Minuten Ansprachen und Sprechchören fängt der Zug an, sich in Richtung Via Laietana in Bewegung zu setzen. Dieses Mal ist das Polizeikommissariat Jefatura Superior de Policía das Ziel. Eine 20-jährige Studentin sagt mir, sie heißt Carmen, dass der Rapper Hazel ihr egal sei. Er habe viele dumme Sachen gesagt, mit denen sie nicht einverstanden sei. Aber man dürfe ihn deswegen nicht in den Knast einsperren. Ich protestiere dagegen, dass man die Demonstranten versucht zu kriminalisieren, sagt sie. Juan ist 21 Jahre alt. Der vertraut mir an. Also, wir jungen Leute erleben die brutale Arbeitslosigkeit seit jeher. Wir sagen Schluss. Die Medien, so sagt er weiter, würden dazu beitragen, die Proteste zu kriminalisieren. 40% aller Leute in seinem Alter, so Schwann weiter, seien arbeitslos. Das könne nicht so weitergehen. Vor der Polizeiwache beginnt eine kleine Gruppe von Vermummten, Vermummten, wie das klingt, Klamotten in Richtung Polizei zu werfen. Ich sehe Steine, Brocken, die irgendwo aus den Bordsteinen abgebrochen wurden, ein Straßenschild, Flaschen natürlich jede Menge. Das heißt, die fliegen jetzt in Richtung Polizei, aber von ganz, ganz weit. So nah will man dann auch nicht rangehen, man könnte ja was abkriegen. Andere tadeln das mit Rufen und bilden jetzt Sprechchöre. Sie rufen aber der Polizei zu, wo seid ihr denn, wenn es um Zwangsräumungen geht? Okay. Wieder eine andere Gruppe, die sich zum Plündern der Läden in der Innenstadt vorbereitet hat. Die sind ganz heiß drauf, schaut jetzt frustriert rein, als der Hauptdemozug dann doch nicht in Richtung Innenstadt, wo die schönen, tollen Geschäfte sind, geht, sondern in Richtung Alto San Pedro, Plaza San Pedro und dann zur Ronda San Pedro. Es sind dieselben Zeitgenossen übrigens, die sich an anderen Tagen dem Handtaschenraub und dem Straßendiebstahl widmen. Jedenfalls kommen wir jetzt zu Calle Méndez Núñez. Dort tummeln sich ein paar Vermummte, haha, muss ich immer wieder sagen, noch etwas aus und kippen die schönen gusseisernen Pflanzenkübel um. So eine Sauerei. Ein paar Vermummte schieben zwei Müllcontainer, die von der Stadtreinigung offenbar vergessen worden waren, auf die Straßenmitte an der Calle Méndez Núñez hier, an der Méndez Núñez Straße, und wollen sie offensichtlich anzünden. So, ich nehme mir mal diese verdammte Maske ab. Also, die wollen die anzünden, aber jetzt passiert Folgendes. Ein Anwohner stellt sich ihnen entgegen und schiebt die Container an ihren alten Ort zurück. Ich wohne da oben, seht ihr, er zeigt auf den Balkon. Der Qualm ist verdammt giftig, da schlafen meine Kinder. Mach das gefälligst vor deiner eigenen Haustür. Er zeigt auf einen Balkon, wie gesagt. Einer der Hassgestalten will ihn wegschubsen, doch andere treten hinzu und verhindern eine Auseinandersetzung mit dem Nachbarn. Freiheit für Hazel! Spanien ist Faschismus, ruft jetzt ein Bursche und tritt wütend gegen einen Müllbeutel, der aufplatzt. Und hier endet die Krawallnacht, die letzte Krawallnacht übrigens, in dieser sehr anstrengenden Woche um die Inhaftierung des Rappers Hazel. ¡Chavales! ¡Vamos! merci, merci, perdona, tio. Ciao, puto. Mit Liebe genäht. Unsere Zeit, alles was bleibt, sind Bilder im Kopf, die nie vergehen, tief ins Herz gebrannt, will sie für immer sehen. Zur Nacht, wir haben gesehen, was niemand versteht, zusammen geweint und zusammen gelacht. Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück, jeder Sonnenstrahl, ein Schlag ins Gesicht, doch wir verstecken uns nicht. Noch damals, als es uns richtig, richtig beschissen ging. Wir hätten es beinahe nicht geschafft. Und trotzdem war es die allerbeste Zeit meines Lebens. Und das Beste ist, wir machen das, was wir immer machen. Und ich liebe es. Einfach nur da sitzen und jeden, wirklich jeden Moment genießen. Tausend Gedanken, tausend Bilder, tausend Momente, sie bleiben für immer, nur das Leben zählt, was man daraus macht, der Letzte macht das Licht aus. Gute Nacht. Heute gibt's unter anderem auch eine Musikneuvorstellung. Menschen und Maschinen heißt das zweite, das neue Album der Gruppe Black Haino. Die Sonne sinkt, er geht zu Stecho, ja, dies ist Vaters letzter Gang. Die alten Zeiten sind vorbei, was soll er tun, sein Leben ist noch lang. Black Hino ist eine Berliner Post-Punk-Band und die ist sehr irdisch unterwegs. Sie sucht das Paradies nämlich im Hier und Jetzt. Ganz im Marxischen Sinne setzt die Combo dabei auf die Veränderung der Produktionsverhältnisse. Menschen und Maschinen, so der Titel des neuen Albums, ist inhaltlich tatsächlich Klassenkampf mit den Mitteln des Rock'n'Roll. Black Hino geben auf ihrem zweiten Album Menschen und Maschinen einen heiteren Einblick in unsere dystopische Gegenwart. Mit der Platte bereichern sie die Hamburger Schule, aus der sie auch kommen, um einen Sound zwischen, könnte man sagen, Fehlfarben und The Monks. Garagenrock, etwas Powerpop, Feel the Jam und allerhand britischer Postpunk, der an The Fall erinnert. Insbesondere geht es den Herren um Sänger und Gitarrist Diego Castro darum zu beschreiben, wie das Nutztiermensch im Zeitalter von Robots und künstlicher Intelligenz langsam überflüssig wird. Menschen und Maschinen, ein neues Wesen macht sich breit, das Gespenst der Nutzlosigkeit. Menschen und Maschinen, sie sind Freunde in der Not, kommen vom Band und nicht vom Boot, singt der Mann. Black Hino haben schon auf früheren Alben auf kluge Art und Weise Kritik an den Verhältnissen, um mal im Jargon zu bleiben, formuliert. Mit dem Album Heldentum und Idiotie von 2016 entwickelten sie ihren Stil zwischen Fehlfarben, Postpunk und Garage-Punkrock. Es folgten zwei vielversprechende EPs. Von einer ist hier noch der Song Pfaffenbrot enthalten. Gut, bringen wir den jetzt gleich und danach erzählen wir noch ein bisschen mehr über diese Gruppe. Black Hino. Pfaffenbrot. Arbeit verschwindet schon seit langem durch Automatisierung, aber jetzt geschieht das beschleunigt durch die Digitalisierung des Dienstleistungssektors. Was passiert in einer Gesellschaft, die massiv Arbeit reduziert und gleichzeitig Menschen mit Sanktionen unter Druck setzt? Damit werde Beschäftigungslosigkeit kriminalisiert. Der neoliberale Mythos, so Castro, sei von den Menschen internalisiert worden, sodass die Opfer des Systems aufs Arbeitsamt rennen und nach stetiger Selbstoptimierung suchen, um sich dem Markt anzupassen und sich weiter ausbeuten zu lassen. Als Homo economicus übertrügen sie instrumentelles Denken auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Menschen und Maschinen, wie gesagt, ist musikalisch ein ordentlicher Schritt nach vorn. Dem Sound hat es gut getan, dass Beatsticks-Drummer Thomas Götz das Album produziert hat. Denn stilistisch sind Black Heino jetzt breiter aufgestellt, die Rockkanten sind klarer zu hören. Die vielen Zitate sind toll. Der Anfang des Titelsongs weckt Reminiszenzen an Bowies Let's Dance und den Drumbeat von Be My Baby von den Ronettes. Alexa erinnert ein bisschen an Lost in the Supermarket von The Clash und an noch irgendwas anderes, das mir gerade jetzt nicht einfällt. Ein äußerst gescheites Werk also, das bestens in unsere Zeit passt und nicht nur die schöne neue Arbeitswelt besingt, in dem Lied Homo Economicus zum Beispiel oder Bambusschrott, sondern auch über Bürgerrechte und Mündigkeit im digitalen Zeitalter sinniert. Alexa zum Beispiel oder Social Bots versus King Lut. In diesem Sinne, hoch die internationale Heino-Solidarität. Jo! Ich steh 'ne Schlange und fühl mich so schlapp. 你好，你现在收听的《你们Slam》，一个电台节目，在德国对历史、文化和政治在巴塞罗那问候。 Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 196. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Anna Segers, Agathe Schweigert. Erster Teil. Anna Segers wurde als Nettie Reiling 1900 in Mainz geboren. Nach dem Studium der Kunstgeschichte wurde sie freie Schriftstellerin in Berlin. 1928 war sie Mitglied der KPD. 1933 musste sie ins Exil nach Paris. Im Juli 1937 nahm sie am 2. Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur in Valencia und Madrid teil. Im März 1941 gelang ihr die Flucht von Marseille nach Mexiko. 1947 kehrte sie nach Berlin zurück und 1952 wurde sie Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Anna Segers starb 1983 in Berlin. Die Erzählung, die ich gleich leicht gekürzt vorlesen werde, heißt Agathe Schweigert und sie stammt von 1965 aus der Werksausgabe Erzählungen 1958 bis 1966, erschienen im Aufbau Verlag Berlin 2007. Die Nazis sind in Deutschland an der Macht. Agathe Schweigert hat einen kleinen Lebensmittelladen und muss zusätzlich noch Nachtarbeit verrichten, um ihrem Sohn die höhere Schule zu finanzieren. Da die Kundschaft durchweg ihre Einkäufe erschreckend herunterschraubte, verdiente die Schweigert das Geld für Schuhe und Kleider und auch für die vielen Schulbücher, vor allem durch Nachtarbeit. Ernst stieg vergnügt und ganz leicht von einer Klasse zur anderen. Er las ihr oft etwas vor, mit seiner eindringlichen Stimme, und was sie hörte, auch wenn sie es nicht völlig verstand, erschien ihr all die Nachtarbeit wert. Bei den Gesprächen über den Ladentisch verhielt sie sich still. Sie wurde ohnehin nicht schlau aus den Meinungen. Über den Reichstagsbrand wurde von ihren Käufern kopfschüttelnd, erstaunt, manchmal mit einem gewissen Unglauben berichtet. Doch bald klang in vielen Gesprächen die Hoffnung auf eine Veränderung, auf feste Arbeit und reichlich Essen. Agathe Schweigert hatte für Hitler so viel und so wenig übrig wie vormals für Kaiser Wilhelm oder den Präsidenten Ebert. Nur ihr Sohn Ernst ließ dann und wann eine spitze Bemerkung fallen, die von dem Vater Schanz stammen mochte, auf dem Umweg über Reinhold, den er, wie sich dabei erwies, immer noch hin und wieder traf. Obwohl ihr Reinhold zuwider war, horchte sie unbewusst auf die Meinung des Vaters. War der doch der einzige Mensch, von dem sie annehmen konnte, dass er ihrem Mann einstmals nahe gestanden hatte. Sie brachte es aber nicht über sich, so wenig, wie sie sowas als Kind vermocht hätte, ihn anzusprechen, ihm Fragen zu stellen. In ihrem kleinen Geschäft war eine Belebung spürbar. Sie erschrak, wenn Ernst ihr unbedacht die Meinung des Schanz wiederholte. Das sei für die Katz, man werde schon sehen, was nachkomme. Es war ihr leid, dass sie nicht immer bis ins Kleinste den Ratschlägen ihrer Mutter gefolgt war. Dann hätte sie sich eine Kiste mit Borten und Litzen und Tressen und Garnen aufbewahrt, die sie als unverwertbar zum Teil verschludert hatte. Wie viel weißes Zeug, sogar weißes Band, war von einem Tag zum anderen verlangt worden. In den Schulen hatten die Lehrerinnen aus den Fahnen die gelben Streifen herausgeschnitten und durch weiße ersetzt. Was ihr an den regen, beinahe erregten Bestellungen von allerlei Stücken in vorgeschriebenen Farben und Mustern wichtig dünkte, war die Möglichkeit, wieder ein bisschen Geld zurückzulegen. Ernst hatte unterdessen ein Abitur gemacht. Er sollte in Frankfurt am Main Deutsch und Geschichte studieren, um Oberlehrer zu werden. Sie war über diese Aussicht glücklich und über den Abschied voller Kummer. Die Briefe, die zuerst regelmäßig kamen, hielten sie aufrecht hinter dem Ladentisch. und auch ein gewisser Stolz, dass ihm das Studium nun möglich war, weil sie ihr kleines Geschäft unerbittlich versah. Sie las sich seine Briefe abends vor, und dabei entstanden in ihrem Kopf die Menschen und Orte, die er beschrieb. Bei seinem dritten oder vierten Besuch kam er ihr nicht mehr so fröhlich vor wie früher. Sein Gesicht war verärgert. Er wurde ganz blass vor Zorn, als er richtig sah, was die Mutter in ihrem Laden verkaufte, all das Zeug, bestickt und bedruckt mit großen und kleinen und winzigen Hakenkreuzen. Er schimpfte zwischen den Zähnen. Sie sagte erschrocken, »Wenn ich nichts verkaufe, wie kannst du sonst weiterlernen?« Als er sich verabschiedete, nach einem abgekürzten, bedrückenden Aufenthalt, gab sie ihrem Bedürfnis nach und strich ihm über sein schönes, dichtes Haar. Er sah sie traurig erstaunt an. Sein Mund war gleich darauf wieder bitter. Seine Briefe kamen bald seltener, sie wurden knapper und frostiger. Eines Abends, es war schon spät, hörte sie einen leichten Sprung in ihrem Gartenviereck. Jemand drückte die Klinke der Hoftür herunter. Sie fuhr freudig hoch, weil sie dachte, das könne nur Ernst sein. Es war aber Reinhold Schanz. Ihr kam er noch rauer als früher vor. Er sagte, »Hier ist ein Brief von Ihrem Sohn. Bitte tun Sie, was drin steht.« Ernst Schweiger schrieb, »Liebe Mutter, gib meinem Freund Reinhold das Geld für das nächste Semester. Hoffentlich hast du es greifbar. Gib ihm auch meinen Wintermantel und meine zwei alten Hemden, selbst wenn sie noch nicht geflickt sind. Ich danke dir sehr, liebe Mutter, dein Ernst.« Frau Schweigert sagte, »Warum nur?« Und Reinhold Schanz sagte, »Er ist in Gefahr und er muss schnell weg.« Frau Schweigert fiel der Mann mit geketteten Händen zwischen zwei Polizisten ein, den sie einmal frühmorgens erblickt hatte. Das Geld war zur Hand, es war ja die Woche, in der sie es abzuschicken pflegte, und sie tat dazu, was in ihrer Tageskasse war. In die Manteltasche steckte sie Socken, und sie machte mit ihren geübten Fingern sehr schnell ein Wäschepaket. Sie fragte, »Wieso in Gefahr?« Und Reinhold Schanz antwortete, »Die haben was gegen Hitler verteilt, ein paar Studenten.« Er versuchte, den Mantel anzuziehen, der war ihm aber zu eng und zu kurz, so nahm er ihn über den Arm, und das Geld steckte er ein, und das Paket klemmte er unter die Achsel. Er nickte dankend. Er sagte noch, »Wenn jemand fragt, ich war gar nicht hier.« Dann ging er rasch fort. Die Schweigert löschte das Licht. Sie saß im Dunkeln und horchte, als ob die Nacht ihr mehr erklären könnte als Reinhold Schanz. Am nächsten Morgen war es gut vor den Augen der Käufer, dass sie von jeher nur wenig sprach und immer blässlich und kränklich aussah. Von der Nachtwache war ihr nichts anzumerken und auch von der nächsten nichts und von der übernächsten. Sie war erst beruhigt, als ein Zettel unter die Hoftür geschoben wurde. Alles ging gut. Er ist weg. In derselben Woche kamen zwei von der Staatspolizei. Die fragten sie, wo ihr Sohn sei. Sie sah sie traurig an mit ihren müden und grauen Augen und erwiderte, in Frankfurt, wo er studiert. Schließlich, nach bohrender Befragung und aller Art Quengelei, ließ man die Frau in Ruhe. Die kam ihnen gar zu dümmlich vor. Sie versah wie in der Vergangenheit ihr Geschäft, nur war sie jetzt vom Warten verzehrt. Die Zeit schien ihr aus Schubladen zu bestehen, die sie andauernd öffnen und schließen musste. Vor Uniformen war ihr nicht bang, weder vor braunen noch vor schwarzen. Sie hatte ja von klein auf mit den tausend winzigen Kleinigkeiten zu tun gehabt, die unerlässlich waren zu ihrer Anfertigung. Wenn einer, was jetzt häufig geschah, großspurig ihren Laden betrat, würde er wohl so ein winziges Bestandteilchen fordern. Ihr Ernst schrieb endlich aus Paris. Die Stadt sei wunderbar und er könne ganz gut die Sprache verstehen und er hätte alte und neue Freunde. Sie dachte, jetzt muss er was anderes lernen, aber er lebt. Sie haben ihn nicht gefangen. Saß sie abends in ihrem Hofzimmer, las sie, was Ernst inzwischen geschrieben hatte. Sie überdachte auch, was er ihr gesagt hatte bei seinem letzten Besuch. Sie sah sein schönes Haar, seinen bitteren Mund, und sie hörte den verächtlichen Ton in seiner Stimme, als er über den Krimskrams schimpfte, den sie verkaufen musste. Jetzt erst recht. Algesheim war ja wieder voll Soldaten, seit die Wehrmacht auf der Rheinebene lag. Was sie furchtbar erregte, war die Rücksendung eines Briefes mit dem Vermerk »Adressat unbekannt«. Sie zerwühlte ihr Bett in den kommenden Nächten, aber sie legte sich gar nicht schlafen. Ihr Warten aber war völlig fruchtlos, es gab keinen Boten, der eine Nachricht durch die Türspalte schob. Sie nahm alle Briefe des Sohnes wieder und wieder vor, viele waren es nicht. In einem Brief stand, vielleicht würde sie eine Zeit lang nichts von ihm hören. Doch diesem Brief war noch einer gefolgt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als in die öde Zeit hineinzuwarten. Als sie nachts wiederum einen Brief nach dem anderen vornahm, stutzte sie über den Stempel Toulouse auf einer Briefmarke. Der war ihr zwar gleich aufgefallen, da ihr nichts in und an seinen Briefen entging, jetzt begann sie darüber nachzudenken. Auf den Briefbogen war Grabdor gedruckt. Wenn Ernst nicht mehr am alten Ort war, war er vielleicht in dieser Stadt, vielleicht in der Grabdor. Sicher war er einmal dort gewesen, hatte dort an einem Tisch nach Algesheim geschrieben, jemand musste ihn dort kennen. Ihr Gesicht flog rot an vor Nachdenken und ihre Augen glänzten. In ihrem Inneren hatte sich ein Entschluss zu regen begonnen. Es fiel niemandem auf, dass sie gesprächiger wurde, auch nicht, dass sie Acht gab auf die Gespräche im Laden. Von jeher hatte ihr unter den Käuferinnen ein altes Fräulein gefallen, das in der ersten Schulklasse ihren Sohn unterrichtet und ihn beim Einkaufen manchmal gelobt hatte. Als das Fräulein atemlos bei Geschäftsschluss noch etwas kaufte, fasste sich die Schweigert ein Herz. Sie versuchte sich im Schwatzen über dieses und jenes, ihr Erröten verbarg sie im Suchen und Ordnen. Ihr Zutrauen wurde rasch belohnt, denn als sie sich überwand und fragte, was es mit der Weltausstellung in Paris auf sich hätte, über die sie oft reden höre, wusste die Lehrerin Bescheid. Ihr Bruder besaß einen Freund, auch ein Lehrer, der fahre hin, alles sei verbilligt, Reise und Aufenthalt, alles sei darauf zugeschnitten, sogar die Behörden hierzuland erlaubten diese Reise. Da dem Fräulein die Absicht des Freundes ihres Bruders bemerkenswert dünkte, brachte sie ganz von selbst bunte Prospekte und erklärte sie weitschweifig, wie es sich für eine Lehrerin gehörte. Und die Schweigert horchte so aufmerksam, ihre Fragen waren so genau, dass die Lehrerin lächelnd bemerkte, »Frau Denhöfer«, sie hatte sich nie an den Namen Schweigert gewöhnen können, »mir kommt so vor, als wären Sie auf einmal reiselustig.« »Kann schon sein«, erwiderte Agathe, gleichfalls lächelnd mit ihrem blassen Mund. Verschiedene Vorbereitungen hatte sie gleichlaufend mit den Erkundigungen betrieben. Sie hatte sich einen kleinen Handkoffer angeschafft und ihre Ersparnisse abgehoben. Als in Algesheim eine milde Sommernacht endete, die Sterne waren fast verblasst und einige Straßen waren noch farblos im Morgengrauen, in den Fensterscheiben am äußersten Stadtrand funkelte schon die Sonne, die über der Rheinebene aufging, verschloss sie ihr Kurzwarengeschäft. Sie trug die Schlüssel zur Aufbewahrung in die Wohnung der alten Lehrerin. Es war erleichternd, dass auch der Freund des Bruders zuerst nach Frankfurt am Main fuhr, so dass sie sich dort beide zum französischen Konsulat begeben konnten. Im Stillen hatte sie nur darum gefürchtet, ob ihr die Heimatbehörde den Pass ausstellen würde. Doch seit der fluchtartigen Abfahrt des Sohnes waren schon fast 2 Jahre vergangen. Der neue Beamte hatte sie gar nicht gekannt. Er hatte nur ihren frischen Fragebogen besehen, der glatt und sauber ausgefüllt war. Sowohl die Fahrt über die Rheinbrücke, wie der verzwickte Weg vom Frankfurter Bahnhof zum Konsulat und wieder zurück und ihre nächtliche Fahrt nach Frankreich mit den Kontrollen auf beiden Seiten der Grenze, ließ sie ohne besonderes Staunen, ohne Erregung über sich ergehen. Denn sie hatte schon im Voraus daheim alle möglichen Reisevorfälle durchgehechelt. Ihr Kopf war jetzt zu müde zum Denken und ihr Herz zum Erregen. Sie war ihres Zieles sicher geworden. In dem vollen Abteil war sie ein Krümelchen unter kräftigen, lebhaften Menschen. Ein schönes, schwarzäugiges Kind, das nicht mehr stillsitzen konnte, sobald es in Frankreich Tag war, riss sich den Rock ein zum Ärger seiner Mutter. Die Schweigert griff ihr Nähzeug und stopfte den Riss. Das Kind war endlich still vor Verwunderung. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 196. Eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturhinweis: Ich verlasse den ersten Teil der Erzählung von Anna Segers, Agathe Schweigert. Erschienen in der Werksausgabe Erzählungen 1958 bis 1966, Aufbau Verlag Berlin 2007. schönen Hut. Der wird so groß, dass er mich zu beschützen droht. Ich schreibe deinen Namen auf Papier. Nur so. Ein schönes Tier, das schnappt nach allem, was mich zu verführen droht. Ich male dein Gesicht auf meine Hand, nur so. Vielleicht eins der schönsten Lieder in deutscher Sprache, nur so, von dem Album Die schönen Rosen, Element of Crime von 1996, 25 Jahre. Sie hören Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda. Hier in Barcelona, es ist mittlerweile kurz vor 14 Uhr im Zentrum einer großen Stadt, im Zentrum von Barcelona. Heute Morgen war es noch leicht bewölkt, aber mittlerweile ist der Himmel blau und die Temperaturen sind ganz schön gestiegen. Hier beginnt der Katastrophenblock im heutigen Niemandsland, 91.4 FM auf Contrabanda für die Woche vom 22. Februar bis zum 1. März 2021, kurzer Monat. Beginnen wir mit einer Meldung über den Planeten Erde und den Müll. Es geht um unsere Umwelt. Fastfoodboxen, Versandpappen, To-Go-Becher. In der Pandemie wachsen die Müllberge auf Rekordhöhe, schreibt der Spiegel in seiner neuen Ausgabe. Obwohl die Deutschen fleißig trennen, verschwendet das Land seine Rohstoffe. Dabei ist eine abfallneutrale Wirtschaft längst keine Illusion mehr. Ungefähr 1,1 Teratonnen wiegt alles Lebende auf der Erde. Alle Bäume, Sträucher, Algen, Fische, Säugetiere und Menschen. 1 Trillion, 100 Billionen, 1 Milliarde Tonnen reine Natur. Nun ist der Punkt erreicht, an dem dieses Gewicht erstmals übertroffen wird vom Gewicht sämtlicher Dinge, die der Mensch geschaffen hat. Häuser, Fabriken, Maschinen, Straßen, Autos und Hochleistungsdesintegratoren. Dazu gleich mehr. Israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die verblüffende Rechnung aufgestellt. Ihnen fiel auf, dass sich der Ressourcenverbrauch alle 20 Jahre verdoppelt, während die Biomasse der Erde stagniert. Die Linien laufen aufeinander zu und treffen sich 2020. Die Grafik in ihrer Studie illustriert einen historischen Moment, der so in keinem Kalender steht. Der Mensch hat den Planeten unterworfen. Wie es so weit kommen konnte, das liegt auch an einem Service, den Entsorger und Logistiker in brutaler Direktheit Vernichtungsleistungen nennen. Etwa wenn Textilien Fehler haben oder Händler sie nicht loswerden. Rund 500 Millionen unverkaufte Modeartikel häufen sich nach Schätzungen der Handelsverbände aktuell in deutschen Läden und Lagern. Vieles davon wird im Müll landen oder auf andere Weise entsorgt. Hier kommt der Hochleistungsdesintegrator des deutschen Logistikkonzerns Rhenus ins Spiel. Das Wort klingt wie ein Star Wars Waffensystem. Tatsächlich handelt es sich um eine Maschine, die alles kurz und klein schreddert. Was übrig bleibt, das Vernichtungsgut, wird zu Putzlappen oder Dämmstoff degradiert. Oder wird, so Rhenus, der thermischen Verwertung zugeführt, Masche zu Asche. Der Logistikriese aus der Nähe von Dortmund ist mit seinen 33.000 Mitarbeitern und 750 Standorten also auch eine Art Vollstrecker der Wegwerfgesellschaft, in der mehr produziert wird, als man verbraucht. Die Restebeseitigung ist ein Wachstumsgeschäft zum Wohle des Unternehmens, zum Schaden für den Planeten. Deren Bewohner erzeugen Abfall in einem Ausmaß jenseits aller Vorstellungskraft. Die Menge von 2,6 Milliarden Tonnen im Jahr allein in der EU reicht theoretisch aus, um einen Mülllasterstau zu erzeugen, der 36 Mal die Erde umrundet. Mit der Pandemie ist die Lkw-Kette noch ein Stück länger geworden. Das liegt nicht nur daran, dass die meisten Menschen gegenwärtig viel Zeit zu Hause verbringen oder sie nutzen, um Keller und Dachboden aufzuräumen. Die überfüllten Sammelcontainer auf den Plätzen zeugen davon. Die Menschen haben auch ihr Konsumverhalten geändert. Pizzakartons und Versandpappen, Fastfoodboxen und To-Go-Becher. Der Verbrauch an Verpackungsmüll ist seit vorigem Frühjahr deutlich gestiegen. Schon vor Corona hatte das Ausmaß zugenommen, um fast ein Viertel gegenüber dem Jahr 2000. Vor der Pandemie wurden in Deutschland jede Stunde rund 4 Millionen Einwegboxen weggeworfen. Im Frühjahrs-Shutdown 2020 kamen nochmal schätzungsweise 80.000 Menüschalen dazu. Solcher Ökofrevel passt nicht zum Empfinden vieler Bürger im Land, schreibt der Spiegel. Die Deutschen halten sich für die weltbesten Sortierer und großartigsten Müllvermeider, sehen sich als Champions der Nachhaltigkeit. Sie gehen mit dem Stoffbeutel zum Supermarkt, kaufen im Unverpacktladen ihre Müsli-Mischung, säubern die Ohren mit Wattestäbchen aus Bambus. Und der Joghurtbecher landet sauber gespült im gelben Sack. Doch dieses Selbstbild des angeblich stets ökobewussten Konsumenten trügt. Es beginnt schon damit, dass die Verbraucher die Hälfte des Abfalls in die falsche Tonne werfen, ob aus Nachlässigkeit oder Unwissen. Die Entsorgerbranche spricht von intelligenten Fehlwürfen. In mehr als jeder zweiten Hausmüllprobe finden sich Batterien und Akkus. Auch mit dem Recyceln klappt es nicht so recht. Bei einigen Produkten wird zwar eine ordentliche Quote erzielt, bei Altautos sind es 87%. Allerdings fällt die energetische Verwertung unter Recycling, also das Verbrennen, um Energie zu erzeugen. Von den rund 30 Kilogramm Glas, die in einem Autowrack verbaut sind, werden lediglich 2,2 Kilogramm demontiert und verwertet. Wissenschaftler untersuchen im Sachverständigenrat für Umweltfragen seit 1972, wie sich die ökologische Lage im Land verändert. Ihr jüngstes Jahresgutachten widmet ein Kapitel der Kreislaufwirtschaft, dem Anspruch also, Produkte möglichst lange zu nutzen, ihre Rohstoffe verwertet oder Abfälle am besten ganz vermeidet. Deutschland habe früh vergleichsweise hohe Standards etabliert, loben sie. Seine Rolle als Vorreiter und Tempomacher aber mittlerweile verloren. Das Ziel einer Kreislaufwirtschaft liege noch in weiter Ferne, rügt der Rat. Angesichts wachsender Abfallmengen sei ein deutlicher Kurswechsel notwendig. Kurswechsel also. Es reicht längst nicht mehr, dass Kunden ein bisschen besser darauf achten, was in welcher Tonne landet und statt der Plastiktüte eine Stofftasche zu Rewe oder Aldi mitnehmen. Es geht um viel mehr. Was zur Debatte steht, ist die Zukunft der Wirtschaftsordnung. Funktioniert unser Leben, unser Konsum nicht auch ohne Müll? Das heutige ökonomische Prinzip verläuft linear. Es wird hergestellt, verbraucht, weggeworfen. Die Volkswirtschaft bringt Neuerungen hervor und erzeugt unweigerlich mehr Müll. Stühle und Tische, Autos und Fahrräder. So hübsch die Dinge anfangs aussehen. Alles ist dafür geschaffen, als Abfall zu enden. Wo Neues produziert wird, entsteht der Dreck von morgen. Schöpferische Vermüllung. Bislang unterliegt lediglich ein geringer Teil der Produkte der Kreislaufidee. Cradle to Cradle, von der Wiege bis zur Wiege. Von sämtlichen Ressourcen, die weltweit in den Verkehr kommen, wurden 2020 laut einer Studie der niederländischen Organisation Circle Economy gerade mal 8,6% wiederverwendet. 2 Jahre zuvor waren es noch 9,1% gewesen. Die globale Kreislauflücke wird größer, stellen die Autoren fest. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Thema Sturm auf das Kapitol, die Nachbehandlung. Das US-Justizministerium erhöht jetzt den Druck auf die Trump-Anhänger. Das US-Justizministerium erhöht den Druck auf die faschistische Gruppierung Oath Keepers. Es sei Anklage gegen 6 weitere Mitglieder der Bewegung wegen ihrer Beteiligung am Sturm auf den Kongress erhoben worden. Das teilte das Ministerium am Freitag Ortszeit mit. Den festgenommenen Männern und Frauen werde Verschwörung zur Behinderung eines Regierungsverfahrens, Beschädigung von Bundesbesitz und unbefugtes Betreten eines Bundesgebäudes vorgeworfen. Die Angeklagten kommen aus den Bundesstaaten Florida, North Carolina und Ohio. Einige von ihnen hätten Verbindung zum Militär oder zur Polizei, erklärte das Ministerium. Es hatte bereits zuvor 3 Mitglieder der Oath Keepers Bewegung angeklagt. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 229 Verdächtige angeklagt. Die Oath Keepers, zu Deutsch etwa Bewahrer des Eides, zählen wie die Proud Boys und QAnon zu einer Gruppe von faschistischen Organisationen, die sich unter anderem nicht mit der Niederlage von Ex-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November abfinden wollen. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar das Kapitol angegriffen. Der damalige Noch-Präsident hatte sie zuvor in einer Rede zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen, um die Bestätigung des Wahlsieges des neuen Präsidenten Joseph Biden zu verhindern. 5 Menschen wurden damals getötet, unter ihnen ein Polizist. Das Amtsenthebungsverfahren wegen der Entstürmung des Kapitols gegen Trump wurde ohne einen Schuldspruch beendet. Zwar stimmte im Senat eine klare Mehrheit von 57 zu 43 Senatoren für eine Verurteilung wegen Anstiftung zum Aufruhr. Die für einen Schuldspruch notwendige 2/3-Mehrheit wurde aber deutlich verfehlt. Eine Meldung aus der Taz zum Thema Inhaftierung eines Rappers. Da schreibt Herr Rainer Wandler über ein putinisiertes Spanien. Mal sehen, was der Mann so meint. Spaniens rigoroses Vorgehen gegen den Rapper Pablo Hasél trägt russische Züge, sagt der Mann. Und das, obschon Sozialisten und Linksalternative regieren. Ein Rapper, der gegen das Staatsoberhaupt ansingt, wird wie ein Schwerverbrecher in einer Universität festgenommen, weil er sich weigerte, eine 9-monatige Freiheitsstrafe anzutreten. Kaum ist er in Haft, legt ein anderes Gericht nach und verurteilt ihn zu weiteren 2,5 Jahren, da er Polizisten bedroht haben soll. Putins Russland, Erdogans Türkei, das Marokko von Mohammed dem VI., nein, weit gefehlt, all das geschieht dieser Tage im Spanien von König Felipe dem VI. Dass, man kann es kaum glauben, von einer Koalition aus Sozialisten und Linksalternativen regiert wird. Als Grundlage für dieses Vorgehen dient ein Antiterrorgesetz, das 2015 nach dem Anschlag in Paris auf die Zeitschrift Charlie Hebdo verschärft wurde. Dem besagten Rapper Pablo Hasél wurde Beleidigung seiner Majestät und Verherrlichung des Terrorismus vorgeworfen. Dass er den ehemaligen König Juan Carlos I. als mafiös und als Dieb bezeichnete, ähnelt heute eher einer Tatsachenbeschreibung als einer Majestätsbeleidigung. Juan Carlos, Vater des jetzigen spanischen Königs Felipe dem VI., hält sich in den Arabischen Emiraten auf. Gegen ihn wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Zuerst in der Schweiz und dann, wenn auch zögerlich, zu Hause in Spanien. Es geht hier um eine nicht enden wollende Serie von Nachrichten über die Korruption in Spanien, aber nicht um Majestätsbeleidigung. Jemanden dafür einzusperren, dass er auszusprechen wagte, was lange sogar für Medien und Politik ein Tabu war, ist mehr als verurteilenswert. Sicher gehen mit Hazel hin und wieder die Gewaltfantasien durch, sagt der Mann. Hazel hat zum Beispiel gesagt, man soll bestimmten Politikern Bomben unter das Auto legen, andere durch Genickschüsse umbringen, er nennt auch Namen. Wenn er über korrupte Politiker rappt, schön ist das sicher nicht, meint Herr Wandler in seinem Artikel. Es schockiert, meint Herr Wandler weiter, aber Kunst muss nicht immer jedem gefallen. Die Meinungsfreiheit und die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks sind dazu da, solche Werke und ihre Verfasser dennoch zu schützen. Ein Land, in dem der König in der Verfassung unantastbar ist, die Grundfreiheiten aber nicht, hat ein Problem. Es ist keine allumfängliche Demokratie. Auch der Spiegel hat einen Artikel zu demselben Thema veröffentlicht. Der Artikel stammt vom 21.02. Da heißt es: Demonstrationen am 21. Februar in Barcelona. Es war die fünfte Krawallnacht in Folge. Nach Verhaftung von Rapper erneute Ausschreitungen bei Protesten in Spanien. In Barcelona wurden zahlreiche Geschäfte im Stadtzentrum geplündert und Barrikaden in Brand gesetzt. Auch historische Gebäude wurden beschädigt, teilte die katalanische Polizei mit. Etwa die Börse von Barcelona oder das zum Weltkulturerbe der UNESCO zählende Jugendstilgebäude Palau de la Música Catalana. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nahm die Polizei in ganz Katalonien 38 Menschen fest. Auch in der Hauptstadt Madrid und in anderen spanischen Städten gab es Proteste. Seit Dienstag finden in Spanien jeden Abend Demonstrationen statt. Sie begannen in Hazels Heimat Katalonien, weiteten sich inzwischen aber auch auf Madrid und andere Städte aus. Dabei kam es schon mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Insgesamt wurden schon mehr als 100 Menschen festgenommen, allein 95 in Katalonien. Und hier geht der Spiegel ein bisschen näher ins Detail als der Herr aus der Taz. Hazel, so fährt der Artikel fort, hatte 2016 den korruptionsverdächtigen Altkönig Juan Carlos, der sich inzwischen nach Abu Dhabi abgesetzt hat, einen Dieb und Mafiosi genannt und ihn in einem Song verbal angegriffen. Dann weigerte sich der Katalane, die 9-monatige Haftstrafe anzutreten und verbarrikadierte sich tagelang in der Universität seiner Heimatstadt Lleida. Als er am Dienstag von Polizisten schließlich abgeführt wurde, rief er mit erhobener Faust: Wir werden niemals den Mund halten. Am Donnerstag wurde er zu einer weiteren Haftstrafe von 2,5 Jahren verurteilt, weil er in einem Verfahren gegen 2 Polizisten einen Zeugen bedroht hatte. In 2 offenen Briefen nahmen mehr als 300 Musiker, Schriftsteller, Schauspieler und Künstler Hazel in Schutz, darunter die Hollywood-Stars Pedro Almodóvar und Javier Bardem. Spanien stelle sich auf eine Stufe mit Ländern wie der Türkei oder Marokko, wo ebenfalls Künstler im Gefängnis sitzen, weil sie staatlichen Missbrauch anprangern. Seit Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz der Sicherheit der Bürger 2015 durch die damalige konservative Regierung von Mariano Rajoy, im Volksmund Knebelgesetz, Ley Mordaza genannt, landen immer wieder Künstler, YouTuber und Journalisten auf der Anklagebank. Mal gibt es Haft, mal hohe Geldstrafen, gelegentlich auch Freisprüche. Die Empörung hatte bisher allerdings nie solche Ausmaße erreicht wie jetzt. Viele Leute fühlen sich inzwischen von der in Spanien regierenden Koalition der Sozialisten PSOE, von Ministerpräsident Pedro Sánchez und der Linksalternativen Unidas Podemos, UP, von Vize Pablo Iglesias verraten. UP hatte eins versprochen: Sollten sie jemals mitregieren, würden sie das Antiterrorgesetz, das Hazel zum Verhängnis wurde, sowie ein umstrittenes Gesetz zur Sicherheit der Bürger reformieren. Beide wurden 2015 von der konservativen Regierung, wie gerade gesagt, beschlossen, als Mittel gegen die zahlreichen Proteste infolge der Sparpolitik, der Eurokrise und der großen Bankenbetrügereien. Sie machen nichts gegen die Monarchie, sie sind einfach ein paar mehr, die dem Regime Beifall zollen, kritisiert Pablo Hazel, Unidos Podemos, kurz vor seiner Festnahme. Kritik kommt auch von gemäßigteren Kräften. Über 200, wie gerade gesagt, spanische Künstler unterzeichneten eine Solidaritätsadresse. Amnesty International sammelt Unterschriften und berichtet von über 70 rechtskräftigen Urteilen wegen Verherrlichung des Terrorismus und Erniedrigung der Opfer in Spanien seit 2015. Unter den Verurteilten befinden sich Musiker und Nutzer sozialer Netzwerke. Selbst die Wiedergabe von zynischen Witzen aus Zeiten der Franco-Diktatur wurden einigen zum Verhängnis. Etwa der Rapper Valtonic floh 2018 nach Brüssel, um einer 3,5-jährigen Haftstrafe zu entgehen. Die übermäßige Anwendung der Antiterrorgesetzgebung bedroht die Meinungsfreiheit, warnt Dunja Mikatovic, Menschenrechtskommissarin des Europarats, bereits damals. Im Bericht von Free Muse führt Spanien 2019 mit 14 verhafteten Künstlern die Liste der Länder an, in der es schlecht um die Meinungs- und Kunstfreiheit steht. Damit nicht genug. Mit dem Gesetz für die Sicherheit der Bürger wurden zwischen 2015 und 2019 über 1 Million Bußgeldbescheide in Höhe von 600, Achtung, bis 30.000 Euro verhängt. Der Grund? Fehlender Respekt gegenüber den Ordnungskräften oder Eingriff in den Verkehr. Aufruf oder Teilnahme an einer nicht angemeldeten Protestaktion oder die Veröffentlichung von Fotos und Videos von Polizeibeamten bei Einsätzen. Der Vorwurf, Klakör des Regimes zu sein, trifft Pablo Iglesias hart. Er provozierte gar eine Koalitionskrise im Fall Hasél. Spanien sei keine allumfängliche Demokratie, bekundete Iglesias vor 2 Wochen und wurde dafür von Regierungschef Pedro Sánchez scharf kritisiert. Gewalt sei in einer Demokratie nicht hinnehmbar, erklärte der und verlangte, wie die rechte Opposition auch, dass sich Unidos Podemos von den Protesten distanziere. Die Antwort kam prompt per Twitter. All meine Unterstützung für die jungen Antifaschisten, die Gerechtigkeit und freie Meinungsäußerung auf den Straßen fordern. Aber nicht von Iglesias, sondern von Unidas Podemos-Fraktionssprecher Pablo Echenique. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Bleiben wir beim Thema. Es geht um Hetze und Gewaltkriminalität mit Worten im Internet. Die Bundesregierung will abertausende Hassposter im Internet verfolgen und vor Gericht stellen lassen. Facebook und Co. sollen zum Mitmachen gezwungen werden. Gut 1,5 Jahre ist Walter Lübcke jetzt tot, doch der Hass auf ihn lebt via YouTube weiter. Als hätten nicht Ministerinnen und Minister, die Kanzlerin und der Bundespräsident gemahnt, dass die Hetze im Netz nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten ein Ende haben müsse. Noch immer steht bei YouTube ein Film, 66 Sekunden lang, versehen mit Kommentaren voller Menschenverachtung. Der Clip stammt aus dem Oktober 2015. Lübcke spricht auf einer Bürgerversammlung über ein neues Flüchtlingsheim und setzt sich für christlich-humanistische Werte ein. Wer diese nicht teile, könne ja das Land verlassen, sagt er. Im Hintergrund hört man seinen späteren Mörder Stefan Ernst brüllen, verschwinde! Nicht nur das Video ist bei YouTube bis heute aufzurufen. Die Kommentarspalte darunter ist immer noch offen. Sehr zur Freude rechtsradikaler Hetzer. Da hat's Bums gemacht und unten ist er, schreibt einer von ihnen. Lübcke hat das Land verlassen, kein Fehler, verhöhnt ein anderer den ermordeten CDU-Politiker. Ein dritter bejubelt den Täter. Stefan Ernst, mein Held. Nun soll die deutsche Justiz diesem grenzenlosen Hass im Netz Einhalt gebieten. Vor allem für Frauen ist das Klima in den sozialen Netzwerken oft toxisch, wie der Spiegel in der vergangenen Woche in seiner Titelgeschichte aufzeigte und wir auch hier im Niemandsland versucht haben, teilweise wiederzugeben. Die Koalition hat daher ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach die Unternehmen Volksverhetzungen, Morddrohungen und andere illegale Inhalte auf ihren Plattformen nicht nur löschen oder sperren, sondern den Behörden melden müssen. Das klingt an sich schon problematisch, weil sie werden da natürlich so eine Art juristische Instanz sein, die entscheidet, was Hetze ist und was nicht. Was würden sie machen, wenn ein linksradikaler Rapper zum Töten von bestimmten Politikern aufruft und ein rechtsradikaler zum Töten wiederum von anderen Politikern aufruft? Was ist Kunst, was ist Hetze und was soll erlaubt sein? Im Bundeskriminalamt BKA entsteht zu diesem Zweck eine neue zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, kurz ZMI. Sie soll jeden einzelnen Hinweis der großen Netzwerkbetreiber entgegennehmen, prüfen und illegale Postings an die zuständigen Staatsanwaltschaften weiterleiten. Es ist ein weltweit wohl beispielloses Vorhaben. Polizei und Justiz sollen Facebook, YouTube, Twitter, TikTok und Instagram säubern. Die Pflicht zur Selbstreinigung, die den Plattformen 2017 mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz verordnet wurde, reicht der Politik nicht mehr. Die Unternehmen allein, so lautet das ernüchternde Fazit, werden das Problem nicht lösen. Die Regierung rechnet mit einer 250.000 problematischer Meldungen der sozialen Netzwerke pro Jahr. Aus ihnen könnten geschätzt rund 150.000 Strafverfahren resultieren. Zigtausenden Hetzern könnten in den kommenden Jahren Strafbefehle und Anklagen ins Haus flattern. Ursprünglich wollte das BKA bereits zu Beginn des Jahres mit 77 Beamten den Probebetrieb aufnehmen. Ein neues Referat wird in Wiesbaden gegründet. Fast 200 Mitarbeiter soll die Meldestelle am Ende haben. Doch nun verzögert sich das Vorhaben um weitere Wochen. Eigentlich hatte der Bundestag das Gesetz gegen Hasskriminalität bereits vor 8 Monaten verabschiedet. Doch es gab Streit um jene Daten, die Facebook und Co. künftig zur Identifizierung von Online-Hetzern an das BKA weitergeben sollen. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichts durchkreuzte die Pläne. Das Gesetz sollte repariert werden, was vergangene Woche jedoch auf Betreiben von Grünen und FDP im Bundesrat abgelehnt wurde. Ein erneutes Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht müsse um jeden Preis verhindert werden, erklärte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz die Haltung seiner Partei. Jetzt geht die Sache wohl in den Vermittlungsausschuss. Auch Bundesjustizministerin Christine Lamprecht von der SPD wird ungeduldig. Wir müssen mit den Ländern schnell zu einer gemeinsamen Lösung kommen, sagt sie. Die Meldepflicht bei schweren Hassdelikten an das Bundeskriminalamt ist entscheidend, um schnell und konsequent gegen Hetzer vorgehen zu können, bevor aus ihren Worten Taten werden. Angesichts von immer neuen Wellen des Hasses fordert Lamprecht darüber hinaus, dass die Firmen manche Nutzerkonten ganz schließen müssen. Accountsperren gegen notorische Hetzer sind ein wichtiger Schritt, um Drohungen und Diffamierungen im Netz den Raum zu nehmen, so Lamprecht. Wie drängend das Problem ist, daran gibt es keine Zweifel. Hören wir jetzt ein Lied der deutsch-russischen Sängerin und Songwriterin Mascha Kurella. Ende der 90er galt die 1975 in Ost-Berlin geborene Musikerin mit ihren Bands Contriva, Mina und NM Fahner als Zentralgestirn eines Berliner Postrock-Zweigs, bis sie sich im Jahr 2002 verstärkt ihrer Solokarriere zuwandte. Seit 2010 arbeitet sie auch mit der britisch-deutschen Performancegruppe Gob Squat, die sie als Musikerin zu ihrem Stück Revolution Now dazuholten und mit denen sie unter anderem in den USA, Südamerika, Italien und Norwegen tourte. 2019 sang Kurella auf ihrer bei Staatsakt erschienenen EP Day After Day auch zum ersten Mal auf Deutsch. Für Day After Day vertonte sie unter anderem ein Gedicht von Heiner Müller und einen Text von Einar Schläf. Auf dem Doppelalbum Woanders von 2021, von dem wir vorhin schon ein Lied gehört haben, nämlich das Lied Straßen, vertonte sie Gedichte des Lyrikers Thomas Brasch. Es vereint 17 Stücke in deutscher Sprache, die von Entfremdung, Suche nach Orientierung und Halt, von Verlorenheit und deutscher Tristesse erzählen. Aus dem Album Woanders von 2021, erschienen bei Staatsakt, hören wir jetzt das Lied Tür, Mascha Kurella. Schließ die Tür und begreife, dass niemandem was fehlt, wenn du fehlst. Begreife, dass du da Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten für die Woche vom 22. bis zum 29. Februar 2021. Barcelona, Krawall City. Die Gewaltwelle, die viele katalanische Städte und auch Städte in anderen Teilen Spaniens erfasst hat, reißt nicht ab. Auch am vergangenen Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag gab es Straßenschlachten mit der Polizei, nachdem gewaltsame Rapper-Hasel-Anhänger die Worte ihres Meisters nicht als Kunst, sondern als Handlungsanleitung verstanden haben und mit Steinen, urbanem Mobiliar, Eisenstangen und anderem gegen die autonome katalanische Polizei losgegangen waren. Meinungsfreiheit, Freiheit für Hasel, schrien sie und zündeten die schon zum Symbol der katalanischen Straßenunruhen gewordenen Müllcontainer an, wobei die Flammen hier und da auch auf Wohnhäuser überzugreifen drohten. Auch Motorrädern galt die Wut der Protestierer. Dutzende Motorräder wurden verbrannt. Über 30 Personen wurden allein am vergangenen Mittwoch verhaftet. Es kam zu systematischen Plünderungen, wobei man sagen muss, dass hier einiges an Barcelona-Mischung zusammentraf. Überall waren Jugendbanden am Werk, die ansonsten eher für ihre Straßenraubdelikte bekannt waren und die das Chaos ausnutzten, um Versace, Adidas, TuS, Hugo Boss, Nike, Ray-Ban, Decathlon und viele andere Markengeschäfte von der Puerta del Ángel bis hoch zum Paseo de Gracia oder der Calle Pelayo zu plündern. Interessant ist in diesem Zusammenhang das seltsame Verhalten der Verantwortlichen aus der katalanischen Landesregierung Govern. Sie, denen die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra untersteht, treten in Gestalt des Conciliers des Inneren vor die Mikrofone und beschuldigen ihre eigene Polizei einer schlechten Praxis. Eine weitere zuckende Verrenkung im katalanischen Labyrinth, die außer bei Rapper Hasel-Fans allüberall auf starkes Befremden gestoßen ist. Offensichtlich liegen hier schwerwiegende Gründe vor. Es ist dem katalanischen Separatismus bisher nicht gelungen, die autonome Polizei zu einem Instrument ihres Regimes zu machen. Luis Trapero, der Chef der Truppe, ist wieder im Amt, nachdem er vom obersten Gerichtshof für unschuldig erklärt wurde. Der Anklagepunkt gegen ihn, Aufruhr, wurde fallen gelassen. dass dieser Oberpolizist der katalanischen Regierung damals öffentlich erklärt hatte, er hätte Puigdemont verhaftet, wenn er den Befehl dazu bekommen hätte, hat ihm kein Independentista verziehen. Man wünscht von offizieller separatistischer Seite der eigenen autonomen Polizei offenbar alles Schlechte. Das Motto ist hier: Die gerade ablaufende Gewalt in den Straßen richtet sich ja im Grunde gegen den König und die spanische Maulkorbsgesetzgebung, also gegen Spanien. Also lassen wir das laufen und rufen im Chor: Seht, das ist das faschistische Spanien. Es unterdrückt Hazel, Carles Puigdemont und Oriol Junqueras genauso wie Quim Torra und alle die guten katalanischen Leute, die ein Referendum wollen. Eine zynische Rechnung, die nicht aufgehen wird, weil sie nur eine Fortsetzung der ins eigene Knie Schusspolitik der Quim Torra-Regierung ist. Sollte sich die Straßengewalt einmal gegen sie selber richten, wie in der Vergangenheit schon oft gezeigt, werden diese feinen Herrschaften nicht zögern, der Polizei zu befehlen, was sie tun muss, wenn Läden geplündert, Polizeiwachen überfallen und Beamte angegriffen werden. Knüppelfrei wird es heißen und knüppelfrei heißt es auch jetzt. Barcelona, Gewalt in den Straßen. Mittlerweile ist das Straßengewaltkarussell in Schwung gekommen und ernährt sich aus sich selbst heraus. Wie schon im Oktober 2019, als es etwa 10 Tage lang überall in der Innenstadt brannte und die Zerstörungswut der separatistischen CDRs zum Ausbruch kam. Die Reaktion der Polizei, anfangs schüchtern und auf Deeskalation setzend, wurde nach und nach schlagkräftiger. Es gab auch Schwerverletzte auf beiden Seiten. Dieses Mal ist es eine junge Frau, die ein Auge verloren hat, weil die autonome Polizei mit dem sogenannten Lanzador de Munición Viscoelástica auf eine Gruppe von Jugendlichen geschossen hatte, die mit Flaschen auf die Beamten geworfen hatten. Eine Bekannte der Verletzten, sie heißt Laia, erklärte in einem Interview gegenüber dem Radiosender Cadena Ser, dass der Schuss aus dem Gummikugelgewehr der Polizei eigentlich ihr gegolten hatte, weil sie vorher Flaschen auf die Polizisten geworfen habe, aber sie habe sich weggeduckt und die Schaumstoffkugel hat dann ihre Bekannte getroffen und dieser den Augapfel zerfetzt. Ich fühle mich schuldig, sagte die junge Frau. Eines von vielen tragischen Ereignissen an den Krawallabenden. El Periódico brachte am vergangenen Freitag ein großes Foto der verletzten Frau, deren Gesicht sich hinter einem blutgetränkten Taschentuch verbirgt. Die Polizei hat eine strenge Untersuchung des Vorfalls angekündigt. Der Generaldirektor der Mossos de Escuadra erklärte am Donnerstag, man werde alles tun, um aufzudecken, ob die Beamten das Protokoll für Gummischaumkugelschusswaffen richtig befolgt hätten. Der Polizeisprecher der Mossos, Herr Juan Carles Molinero, gab bekannt, dass an den ersten 2 Krawallabenden 420 Schaumgummikugeln verschossen worden waren. 300 am Dienstag, 120 am Mittwoch. Der Syndic de Greo, Herr Rafael Ribó, eine Art Ombudsmann des Volkes, hat die Polizeiführung daran erinnert, dass das katalanische Parlament im Jahr 2014 schon ein Verbot von Gummigeschossen bei Polizeieinsätzen beschlossen hatte. Man hatte danach die gefährlichen Gummigeschosse, die eine Art ungenaue Streuwirkung hatten, durch Schaumgummikugelgeschosse ersetzt. Diese können zwar zielgenauer abgeschossen werden, haben jedoch eine genauso schreckliche oder noch schlimmere Wirkung wie die alten Hartgummikugeln, denn sie prallen nicht ab, sondern verformen sich beim Auftreffen auf den Körper. Umfrageergebnis: El País und die Cadena Ser haben zusammen eine ausgewählte Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern gefragt. Glauben Sie, dass Esquerra Republicana de Catalunya und Junts per Cat in der Lage sind, sich zu verständigen? Gemeint ist natürlich, sich zu verständigen auf eine Regierungskoalition hier in Katalonien. Ja, sie meinen 72% der Befragten. Nein, no, 28. Thema Minderheitenpolitik. Das Centre LGBTI, das LGBTI-Zentrum von Barcelona, hat seine Berater- und Betreuungstätigkeit für junge Menschen dieser sexuellen Minderheit während der Ausgangssperre, dem Confinamiento wegen der Pandemie, um 25% gesteigert. Es handelt sich hier meist um Minderjährige, die oft in ihrer sexuellen Identität feindlich gesinnten Familien leben. Diese Information veröffentlichte Frau Laura Pérez. Die ist Consejera für Feminismo und LGBTI im Rathaus hier in Barcelona bei der Präsentierung der jährlichen Bilanz der Abteilung ihres Referats. Ein Drittel dieser minderjährigen Personen seien Transsexuelle. Mit 353 gibt sie die Zahl derjenigen an, die im Jahr 2020 von der Abteilung LGBTI betraut worden sind. Thema das katalanische Labyrinth und die Rolle der Mossos d'Esquadra. Bei den laufenden Verhandlungen zur Bildung einer neuen radikal-separatistischen Landesregierung zwischen ERC, Junts per Cat und der linksradikalen CUP hat letztere die Neustrukturierung der autonomen Polizei Mossos als Verhandlungspunkt mit auf den Tisch gelegt. Dabei werde die regierende ERC offenbar gezwungen, die eigene ihr unterstehende Polizei zu kritisieren. Das wiederum hat zu heftigen Reaktionen von Seiten der Polizei geführt, deren Sprecher sich empört zeigen, dass ihre eigene politische Führung ihnen angesichts der tagelangen Plünderungen, Zerstörungen und Gewaltakte in den Rücken fällt. Der Gipfel war hierbei, dass der Consejero del Interior, Herr Miquel Samper, eine Pressekonferenz improvisierte, auf der er ein neues Modell für die autonome katalanische Polizei ankündigte, ohne dabei jedoch konkret zu werden. Als beleidigend und verächtlich machend bezeichneten mehrere Polizeigewerkschaften die Worte ihres obersten Chefs. Ein Sprecher der Gewerkschaft CIMCE sagte: "Unakzeptabel, bedauerlich und schändlich, was die Politiker davon sich geben." Die andere Polizeigewerkschaft, LOBCAT, veröffentlichte eine Anzeige auf der Kauf-App-Seite von Wallapop. Da heißt es: "Professionelle Polizeieinheit sucht professionelle Politiker, Clowns und verantwortungslose Gesellen unerwünscht." Thema Stadt zum Plündern freigegeben. Der stellvertretende Bürgermeister und zuständige Stadtrat für die Sicherheit, Albert Patier, bezifferte die allein bis Freitag angehäuften Schäden und Zerstörungen in der Stadt mit 500.000 Euro. Container, Verkehrsampeln und Schilder, Asphaltschäden, Schäden am urbanen Mobiliar seien hier berechnet. Nicht aber die Schäden durch die Zerstörungen und Plünderungen der Geschäfte, die wohl in die Millionen gehen. Patier erklärte, dass es sich bei den Gewalttätern um die gleichen Personen handle, die schon im Herbst 2019 die Zerstörungen angerichtet hatten. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Pandemie City Barcelona. Die Generalitat hat verkündet, die Covid-19-Beschränkungen für die Bevölkerung um eine weitere Woche zu verlängern, auch wenn es einen leichten Rückgang bei den Neuinfektionen gäbe. Sperrstunden und Öffnungszeiten für Restaurants, Geschäfte und Kultureinrichtungen bleiben unverändert. Auch die Sperre für das Übertreten der Gemeindegrenzen werde aufrechterhalten. Die Consejera für Gesundheit, Alba Vergés, erklärte die Maßnahme damit, dass man 7 weitere Tage benötige, um die Lage zu analysieren. Kinokultur. Der multinationale Riese für Unterhaltungselektronik Samsung und das Verdi-Kino hier in Barcelona, Cinema Verdi, haben eine interessante Kooperation beschlossen. Das Projekt heißt Cines Verdi TV und Cine Feelgood Verdi TV. Angeboten wird eine breite Palette an sowohl kommerziellen als auch Autorenfilmen, Klassikern, Dokumentarfilmen und verschiedene andere Sachen. Der Service, der schon seit vergangenem Januar existiert, ist vorerst gratis und soll nach den Worten des Direktors von Contracorriente Films, Herrn Eduardo Escudero, Zuneigung zum Kino schaffen. Angriff auf die Kultur, Angriff auf den katalanischen Musentempel Palau de la Música. Am 5. Krawallabend in Folge aufgrund der Inhaftierung des Rappers Hazel kam es neben den schon üblichen Plünderungen und Zerstörungen auch zu einem Angriff auf den wegen seiner Jugendstilarchitektur berühmten katalanischen Konzert- und Musiksaal Palau de la Música in der Alta San Pedro. Antike Fensterscheiben wurden durch Steinwürfe zerstört. Auch die Fassade bekam etwas ab. 6.500 Protestierer zählte die Guardia Urbana am vergangenen Samstagabend. Krawallnacht Nummer 6. Auch am 6. sogenannten Krawallabend vom Sonntag auf den Montag dieser Woche kam es zu den bereits notorischen Szenen von Zerstörung und Katz-und-Maus-Spiel zwischen Vermummten, Jugendlichen, vermummt, da muss man lachen, die den Rapper Hazel bewundern und der autonomen Polizei. Auch dieses Mal gab es wieder Verletzte auf beiden Seiten. Doch war die Intensität der Zerstörungen und Plünderungen etwas geringer als an den Vorabenden. Inzwischen versucht die Generalitat mit ihrem Concierge des Inneren, Miquel Samper, den von ihr angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Sie waren nämlich ihrer eigenen Polizei in den Rücken gefallen und hatten mit Rücksicht auf den harten Kern der Separatisten Exzesse bei den Einsätzen ihrer Polizei angeprangert. Achtung, der ihr unterstehenden Polizei. Am Sonntag auf einer Pressekonferenz war dann plötzlich wieder von gegenseitigem Vertrauen und dem Willen zu besseren Beziehungen zwischen Polizeiführung und politischer Führung die Rede. Thema Männergewalt gegen Frauen. Nach einer langen Serie von Klagen und Protesten wegen sexistischer Machtausübung von Seiten verschiedener Lehrer am Theaterinstitut hier in Barcelona, am Institut de Teatre, hat die Direktion dieses Instituts nun am Montag in einem ersten Schritt den Lehrer Juan Oye vom Dienst suspendiert. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Am Pranger stehen etwa ein Dutzend männlicher Lehrer, unter ihnen der erwähnte Oye, die ihre Macht auf sexistische und die Schülerinnen erniedrigende Weise ausgeübt haben, jahrelang. Seit langer Zeit schon war es ein offenes Geheimnis an dem Theaterinstitut, dass die Lehrer Schülerinnen sexistisch beschimpften, vor den anderen verächtlich machten, sich mit beleidigenden Worten an sie wandten, sie begrapschten, Penisfotos an sie verschickten und so weiter und so weiter. Die ganze Palette von sexistischem männlichen Machtgehabe wurde hier ausgebreitet. Vor dem Gebäude des Theaterinstituts bzw. der Schule gab es am Montag erneut Proteste gegen die Sexismuslehre. Eine junge Schülerin, eine unter vielen des Instituts, hat unter anderem zu Protokoll gegeben, dass der Lehrer Oye, der gleichzeitig der künstlerische Leiter des Instituts sei, also ein Mann mit viel Macht über die jungen, hoffnungsvollen Schauspielerinnen und Schauspieler, sie physisch und auch psychisch verschiedene Male genötigt habe. Sie würde sonst keine Rolle bekommen. Das ist das alte Machtspiel. Dann hat die Führung des Innenministeriums hier in Katalonien eine erste Bilanz der Protestwoche wegen der Inhaftierung des Rappers Pablo Hazel herausgegeben. Am Dienstag gab es 18 Verhaftete und 33 Verletzte. Verletzte werden hier sowohl Polizisten als auch Demonstranten genannt. Mittwoch 33 Verhaftete, 8 Verletzte. Donnerstag 8 Verhaftete, 6 Verletzte. Freitag 4 Verhaftete, 6 Verletzte. Samstag 38 Verhaftete, 13 Verletzte. Sonntag 8 Verhaftete, 11 Verletzte. Und dann war die Protestwoche eigentlich zu Ende. Am vergangenen Montag, dem 22. Februar, versammelten sich nur noch 500 bis 600 Personen im Dauerregen am Triumphbogen, um gegen die Verhaftungen, die Polizeigewalt, die Beschränkung der Meinungsfreiheit und die Wirtschaftskrise unter anderem zu protestieren. Nach ein paar Ansprachen, Sprechchören und ein bisschen Musik ging es die Via Laietana in Richtung Polizeikommissariat, Jefatura Superior de Policía, hinüber, aber zu großen Ausschreitungen und großen Zerstörungen kam es an diesem Abend nicht mehr. Und noch ein Umfrageergebnis. Die Umfrage lautete ebenfalls wie vorhin durchgeführt von der Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Sollte das Modell einer anderen Polizei ihrer Ansicht nach Teil der Regierungsverhandlungen hier in Katalonien zwischen den Parteien sein? No meinten 80%. Nein, 80%. Sie, ja, 20%. Und falls es jemand vergessen hat, Barcelona ist auch eine Großstadt, wo das Verbrechen, wie viele andere Sachen, nie schläft. Crime City Barcelona. Die Küstenwache der Guardia Civil hat am Montag eine männliche Leiche aus dem Hafenbecken hier unten an der Moll de la Fusta gefischt. Ein grausiger Fund. Bisher ist nichts weiteres über die Todesursache des Mannes bekannt. Auch seine Identität steht noch nicht fest. Ein Ergebnis der Autopsie liege auch noch nicht vor, so die Polizei. Winter im Niemandsland. Thank you. Heute beginnen wir die Kinoabteilung mit Bammel. Der stellt uns direkt mal eine Maschine vor. Hey Bammel, alles klar? Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch ist hier im Hintergrund, das ist der Motor bzw. das Federziehwerk einer alten 16mm Kamera, genau genommen einer Keystone-Kamera aus den 40er Jahren, mit der früher Filme gedreht wurden. Genau. Es gab mal eine Zeit, in der konnte noch nicht jeder Hans Wurst sein Smartphone jedem, der ihm entgegenkam, in die Fresse halten und daraus ein Video machen, sondern man musste tatsächlich Kameramann sein, um geschickte Bilder zu drehen. Das ist heute anders. Warum fange ich damit an? Weil ich einen Film vorstelle heute, der aus einer Zeit ist, als noch keine Smartphones gab. Der Film ist genau vor 30 Jahren in die Kinos gekommen, 1991, und ist jetzt gerade zum 30-jährigen Jubiläum nochmal erneut auf der großen Leinwand zu erleben. Auch vor 30 Jahren ein Riesenerfolg und im Prinzip der Einstieg, sage ich mal, für ein Mainstream-Publikum in ein Genre, das man sonst eigentlich nicht so gut verkaufen konnte, was dem Underground eigentlich angehörte, nämlich der sogenannte Serienmörder-Film aus dem Genre, ein Subgenre des Horrorfilms. Es geht um einen kannibalistisch veranlagten Psychiater mit dem Namen Hannibal Lecter. Und jetzt klingelt es, glaube ich, bei allen, ne? 1991 kam er das erste Mal mit seinem fiesen Grinsen auf die große Leinwand und hat bis dahin das Horrorgenre, glaube ich, nochmal neu definiert. Anthony Hopkins hat damals die Hauptrolle gespielt. Es war nicht der erste Film, wie viele Leute denken, über den Serienmörder Hannibal Lecter und dessen Romanvorlage, sondern The Silence of the Lambs, sondern es war sozusagen die konsequente Fortführung und Vermainstreamung eines ziemlich garstigen Themas und einer ziemlich garstigen Umsetzung. Ich fand den Film damals extrem spannend und gruselig und ich bin sehr gespannt, wie mir der heute gefällt. Jonathan Demme heißt der Regisseur, der damals den Film gemacht hat, 1991. Die andere Hauptrolle, wer sich das fiese Grinsen von Anthony Hopkins einmal angeschaut hat, der wird es wahrscheinlich nicht wieder vergessen und ihn auch über Jahre mit diesem Monstrum von einem Menschen identifizieren. Die andere Hauptrolle spielt Jodie Foster. Das wissen viele von denen, die den Film mal gesehen haben, ganz sicher auch noch. Und Jodie Foster ist in der Rolle der Agentin Clarice Sterling zu sehen. Die wird sozusagen da auf diesen Anthony Hopkins angesetzt und macht so einen Deal mit ihm. Er muss ihr helfen, einen fiesen Serienmörder zu finden. Und genau will ich die Handlung jetzt nicht wiedergeben, denn wer den Film schon kennt, der weiß, worum es geht. Buffalo Bill heißt der Übeltäter, der ein Frauenmörder, der eine Stadt unsicher macht, und Jodie Foster wird als junge Agentin auf ihn angesetzt und muss sich sozusagen beweisen. Und was mir besonders gut schon damals an dem Film gefallen hat, ist eben, dass Jodie Foster damals einen völlig neuen Frauentyp in dem amerikanischen Kino kreiert hat, nämlich die selbstbewusste, starke Polizistin, die eben dabei aber auch körperlich, sag ich mal, ein bisschen kleiner ist und eine ganz andere Art von Stärke unter Beweis stellt als die Actionheldinnen, die man bis dahin kannte. Also sie ist nicht die erste Frau, die Actionfilme macht, aber sie hat einen neuen Typ kreiert, nämlich die intelligente Kriminalistin, die ihrem Gespür nachgeht und die auch ihre Ticks hat, und die werden in diesem Film ganz wunderbar erklärt. Und dafür gab es einen Oscar 1991, nicht nur einen Oscar, sondern auch einen Golden Globe. Der Film hat unglaublich viele Preise gewonnen. Und jetzt ist er, wie gesagt, nach über 30 Jahren nochmal in einer restaurierten 4K-Fassung in den Kinos zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie der Film heute wirkt. Ich denke, dass er so ein bisschen gealtert ist, wie ein guter Wein. Oder um es mit den Worten von Hannibal Lecter zu sagen, ich verspeiste seine Leber mit einem fantastischen Chianti, glaube ich, sagt er. So ähnlich ist das Zitat. Der Film ist voll von tollen Filmzitaten. Und deswegen würde ich euch empfehlen, den Film nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, wenn ihr ihn schon kennt. Die Atmosphäre im Kino, die ist einmalig bei diesem Film. Und wer den Film noch nicht kennt, sollte sowieso da reingehen. Denn das ist ein Film, der vor allen Dingen durch seine Bildgestaltung sich auszeichnet und aus einer Zeit ist, als noch nicht jeder ein Smartphone in die Hand nehmen könnte. Das sieht man auch sehr schön in dem Film übrigens, weil die Clarence Sterling mit traditionellen Mitteln einen Kriminalfall lösen muss und dabei nicht auf Smartphone, Internet und solche Sachen zurückgreifen kann. Und damit gebe ich das Wort zurück an Dedi und bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt diese Woche. Viel Spaß und extrem gruselige und düstere Unterhaltung bei diesem Film. Ciao, ciao. Vielen Dank, Bammel. Freut mich, dass du doch noch einen Beitrag geliefert hast. Es war ja schon spät. Es war ja schon Donnerstagnachmittag. Aber fantastisch. Das Thema Heldin passt auch zu meinem Beitrag. Da geht es nämlich um einen ähnlichen Typen von Frauenheldinnen gestalten. Aber dazu gleich. Hier ist ein Geschenk für dich. Das ist die Erde, der Mond, der Mars. Und die Kette bin ich auf meinem Weg zurück zu dir. Und vergiss nicht, je weiter weg ich fliege, umso kürzer stehe ich davor, zu dir zurückzukommen. Als Kinoempfehlung habe ich diese Woche eine Serie anzubieten, die mir sehr gut gefällt. Es handelt sich um eine Science-Fiction-Serie einer recht nahen Zukunft, die heißt Away. Away heißt ja weg davon. Away ist also eine US-amerikanische Fernsehserie, die auf Netflix läuft. Sie stammt aus dem vergangenen Jahr 2020 und, wie gesagt, sie wurde als Netflix Original am 4. September 2020 zum ersten Mal veröffentlicht. Leider wurde die Serie nach einer Staffel schon eingestellt im Oktober. Aber sprechen wir einmal über den Inhalt. In der Serie Away geht es um eine bemannte, kühne Mars-Mission und um eine Heroine, eine weibliche, starke Frauengestalt, die im US-amerikanischen Science-Fiction-Kino ja nun schon eine Tradition hat. Seit vor knapp 40 Jahren Sigourney Weaver in Alien, die Kommandantin Ripley, gespielt hat. Vielleicht ein bisher noch gar nicht genug gewürdigter Beitrag zur Emanzipation der Frau im Kino überhaupt. Hauptdarstellerin dieser Serie ist die Astronautin Emma Green, dargestellt von Hilary Swank. Sie wird als Kommandantin für die Atlas-1-Mission, eine Mission zum Mars, ausgewählt. Aufgrund der Entfernungen im All ist die Mission auf etwa 3 Jahre geplant. In dieser Zeit ist Frau Green von ihrem Ehemann und ihrer Tochter getrennt, die auf der Erde zurückbleiben. Begleitet wird sie von Experten und Astronauten aus Großbritannien, Indien, Russland und China, die ebenfalls Familien und Freunde auf der Erde zurücklassen. Sehr schön, wie die verschiedenen, ja, könnte man sagen, Idiosynkrasien, Kulturen und Sprachen geschildert werden. Sehr oft hört man die Sprachen der einzelnen Protagonisten im Original. Man hört also sehr viel Chinesisch, man hört immer wieder indisches Hindi und man hört auch natürlich Russisch. Frau Green hat jede Menge Probleme. Zuerst einmal ist da ihr Ehemann, der leidet an einer erblich bedingten Gefäßerkrankung, die CMM heißt. In der Nacht vor dem Start erleidet er einen Schlaganfall. Oh Schreck, oh Graus. Da ist jede Menge Spannung angesagt und wie gesagt, der Adrenalinspiegel beim Gucken, der steigt ganz mächtig. Die Ärzte prognostizieren, dass er vermutlich nicht mehr laufen kann. Damit wird die Familie mit einer Situation konfrontiert, in der Familien üblicherweise näher zusammenrücken. Die Sorge um ihre Familie belastet Frau Green und ihre Arbeit als Kommandantin wird dadurch beeinträchtigt, sodass ihr droht, das Vertrauen ihrer Crew zu verlieren. Auch die Mitglieder der Crew kämpfen mit den Folgen ihrer Entscheidung, sich auf eine 3-jährige Mission zu begeben. Ich sage noch die Namen der wichtigsten Akteure. Da ist also Emma Green, dargestellt von der wunderbaren Hilary Swank. Die deutsche Synchronstimme stammt von Frau Sandra Schwittau. Was ich manchmal gerne beim Serien- oder Filmegucken mache, ist, von einer Sprache zur anderen zu wechseln, also vom Englischen mal ins Spanische rüber oder ins Deutsche, um die Stimmen zu vergleichen. Weil ich ein Stimmenfan bin und möchte mir die Stimmen natürlich alle anhören. Sehr toll. Also wie gesagt, Emma ist eine amerikanische Astronautin und führt die Mission eines internationalen Teams zum Mars. Dann ist da Matt Logan, der wird dargestellt von Josh Charles und die deutsche Synchronstimme stammt von Herrn Alexander Brem. Matt ist also der Ehemann von Emma und ebenfalls Ingenieur bei der NASA. Dann ist da die Tochter von Emma und Matt, Alexis Logan, dargestellt von Talitha Bateman. Und die deutsche Stimme stammt von Laura Jenny. Sehr toll, Kwesi Weisberg Adebayo, der wird dargestellt von Atto Esando, Stimme von Jaron Löwenberg. Kwesi ist ein britisch-ghanaischer Botaniker, der zum ersten Mal ins All fliegt. Nach dem Tod seiner Eltern wurde er in England von einem jüdischen Paar adoptiert. Seine Begeisterung für Pflanzen hat er von seinem Adoptivvater bekommen. Ein weiteres Mitglied der Crew ist der Russe Mischa Popov, dargestellt von Mark Ivanir. Deutsche Stimme Andreas Borscherding. Mischa ist ein erfahrener russischer Kosmonaut und Ingenieur der Mission. Er gilt als der Mensch, der die meiste Zeit im Weltall verbracht hat. Seine Frau ist vor knapp 20 Jahren während einer Mission verstorben. Danach hat er seine Tochter bei Verwandten untergebracht. Weiterhin zu erwähnen mit bei den Hauptrollen Ram Arya. Dargestellt von Rai Pantaki, Stimme von Friedemann Thiele. Ram ist ein indischer Astronaut und ehemaliger Kampfpilot. Auf der Mission ist er zweiter Kommandeur, Co-Pilot und Bordarzt. Die chinesische Astronautin heißt Lu Wang und wird dargestellt von Vivian Wu, Stimme von Alisa Palmer. Lu ist chinesische Taikonautin, Geologin und Chemikerin. Sie soll als erste den Mars betreten. Sie wird von dem Wunsch getrieben, durch ihre Mars-Mission zu zeigen, dass sie genauso gut wie ein Junge wäre, der sie nicht ist. So, mehr Rollen kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Es gibt da noch einiges, zum Beispiel Melissa Ramirez, dargestellt von Monique Kernan. Melissa ist ehemalige Astronautin und ist auf der Erde für die Crew verantwortlich. Emma ist 20 Millionen Meilen von den Menschen entfernt, die sie liebt. Sie muss wissen, dass für ihre Familie gesorgt wird. Das tue ich. Wirklich? Yo, also, ich empfehle diese Serie allen Leuten, die A. Science Fiction mögen, B. ordentlich Weltalldramatik in tollen Aufnahmen genießen wollen. Das heißt, da muss auch mal ab und zu raus aus der Raumkapsel, raus aus dem Schiff, da muss eine Außenbordantenne oder irgendwas repariert werden und dann halten wir immer ungefähr eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde den Atem an. Ein exzellent fabrizierter Film mit wundervollen Rollen, mit überzeugenden, großartigen Darstellern. Was kann man mehr verlangen? Die Serie Away, davon zu sehen bei Netflix. Jede Episode hat zwischen 44 und 57 Minuten Länge. Produktionsland Vereinigte Staaten von Amerika, Originalsprache auf Englisch. Away, away, away. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Niemandsland-Sendung kann ab kommenden Freitag im Podcast unter www.contrabanda.org nachgehört werden oder unter www.niemandsland.contrabanda.org oder noch einen drauf unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Adeo, adios. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss. Warte! Houston, wir haben einen Notfall. Was ist passiert? Sie ist erstarrt. Ich bin nicht hier, um zu versagen. Ich sehe da lang. Du siehst in die falsche Richtung. Du musst mir vertrauen. Vertrauen muss erst verdient sein, Amanda. Wir sind alle verängstigt. Escoltant Niemand's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Historische Schaltkreise 12. Willkommen in der neuen Welt der globalen Seuchen. Pandemie. Achtung, Achtung! Bürgerinnen und Bürger von Fun-City World Corporation. Hier spricht die Gesundheitspolizei. Bleiben Sie in Ihren Wohnungen und Häusern. Gehen Sie nicht auf die Straße. Halten Sie 2 Meter Abstand zu anderen Bürgern. Legen Sie den Mundschutz an. Tragen Sie Handschuhe. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. In wenigen Tagen werden Sie die Immunisierungskette gegen das Virus eingepflanzt bekommen. Haben Sie Geduld. Alle Räder stehen still, wenn das Coronavirus es will. Rund um den Erdball fliehen Anleger. Das haben die Chinesen aber fein hingekriegt. Taktisch im Geschick den Tigerberg erobern. Danach rufen wir die perfekte globale Diktatur aus. Global Dictatorship. Ich rate Ihnen, sich ein kleines Arsenal an Handfeuerwaffen zuzulegen. Die ganze Scheiße kann demnächst in kürzester Zeit den Bach runtergehen. Das kann ausarten. Da ist es besser, bewaffnet zu sein, verstehen Sie? Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Bürger B1-7359X12 HQ93-10. Verlassen Sie sofort die Straße. Sie haben 20 Sekunden Zeit. Nous sommes en guerre. En el día de hoy acabo de comunicar. Ach, die machen das jetzt alles mit Drohnen aus. La celebración mañana de un consejo de ministros. Gesichtserkennung, face recognition. Verfügen über ein herausragendes Instrument, das Bewegungserkennung, movement recognition. Shape recognition. Ja, das verfluchte Virus wurde von China, Hank, über Hongkong nach Rom gebracht, auf den internationalen Flughafen und da in die Klimaanlage der Wartehalle A2 geschleust. Verdammt nochmal. Das ist ganz wichtig. Also ich sag Ihnen mal, womit wir es hier zu tun haben.